Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung.

die eine, die immer lacht, die immer lacht, immer lacht, immer lacht. Oh, die immer lacht, oh, die immer lacht. Die immer lacht, die immer lacht, immer lacht, immer lacht. Oh, die immer lacht, oh, die immer lacht. Unterhaltung, mehr Hits, mehr Spaß. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Dirty bit. Hier ist Radio Kiepenkerl Servicemann Carsten Abend. Der Kreis Großfeld startet in die Sommerferien und ich wünsche Ihnen eine gute und vor allem unfallfreie Fahrt in den Urlaub. Radio Kiepenkerl begleitet Sie mit dem schnellsten Verkehrsservice und dem besten Musikmix. Die größten Hits der 80er, der 90er und die besten Hits von heute. Radio Kiepenkerl. Übrigens, uns gibt es auch in Ihrem Urlaub via Webradio oder Smartphone-App. Alle Infos dazu finden Sie auch online. Klicken Sie Radio Kiepenkerl.de. Autoteile sind unser Ding, da stecken wir so richtig drin. Egal was du in der Garage hast, wir finden das, was zu dir passt. Badewanne und Schneewittchen sagt, wir sind in allen Marken stark. Erdbeerkörbchen, Babybands, damit du fährst und auch gut bremst. 1, 2, 3 Autoteile. Wir verstehen Autoteile. Linnertstraße 11 in Dülmen. Das größte Modehaus im Münsterland auf über 3000 Quadratmetern? Natürlich Hollard in Südlohn. Ab sofort großer X-Mas-Sale bei Hollard mit satten Rabatten. Hollard in Südlohn, das Besondere in Sachen Mode. Hollard.de. Lounge-Musik im Strandkorb an der Ostsee. Radioplayer.de. Die aktuellen Charthits beim Sonnen im Freibad. Radioplayer.de. Oder einfach Ihre Lieblingssongs im besten Mix bei Radio Kiepenkerl. Radioplayer.de. Das Must-Have für Ihren Sommer. Alle deutschen Sender in einer App. Einfach kostenlos runterladen. Für Apple, Android und Windows Phone. Auch im Urlaub haben Sie Ihr Lieblingsradio immer dabei. Radioplayer.de. Die App mit dem roten Button. Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits. Mit 1, 2, 3 Autoteile. Für Profis und Privatleute. Und für alle Kfz-Marken. 1, 2, 3 Autoteile. In Dülmen, Lennartstraße 11. Come here and visit my world. Visit my world, it has three shining stars. But love is the only way. Don't get lost, yes, I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than the lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Visit my world, it has three shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than the lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. One more time. Tell me I go glam. I'll keep on going down. Take the man that's here, that I messed up, me stop somewhere down the lane. I'll keep on going down. These are the men who come in and they blow down my door. Rain you can pour through my window, so they put me in the back of the car at the station. From that point on, I reached my destination, where the destination region at the east detention. Where I look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. We keep on bomb dancing. Big on the money, they think they have more power. They on the phone, me say they wanna warm. If I want to use the ones, and now me call me lover. Love who me calling and the one tell me. I me love you, my heart down to my belly. Yes, and now me saw me, I feel cool identity. Yes, the one MC Shine and the one that is slow. Together we all have a miss a tornado. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like keep on bomb dancing. Take the man that say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like keep on bomb dancing. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like keep on bomb dancing. Take the man that say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like keep on bomb dancing. So listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the rubber, the microphone, but rock and stay. You say that I'm a snowman, you're the art to cut on. But I'm not in and out the dance, I'm say where you come from. People them say you come from Jamaica, but me born and raised in Connecticut, don't know what you know. You brown people, man, is all a man know. Yeah, my shoes are them tear up and my toes just a show. When me a ball and all the ones you're on to. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it boom boom damn. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she can call him Ari. If a woman go, me never left for a tally. They say that it's no me, I'm a grand dance man. Yeah, woo. Culture, two, get ready. Candela, right. Yeah. Du bewegst in deinem Outfit, Hammer. Einzigartig, unglaublich, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben, Hammer bist. Warum bist du nicht geliebt? Ich guck rüber und du stehst an der Bar. Mit nem Sektglas in der Hand, wunderbar. Ich musste einfach hinsehen, hingehen. Auf ner Skala bist du nicht drauf zu schön, ja. Ich kämpf meinen Weg durch zu dir. Denn ich weiß, ich will nur zu dir. Doch als ich dann da war, du und dein Sekt. Oh shit, ihr wart schon weg. Du bist Hammer. Du dich bewegst in deinem Outfit, Hammer. Einzigartig, unglaublich, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben, Hammer bist. Warum bist du nicht geblieben? Ich find's Hammer, dass du nicht so viel Scheiße laberst wie die anderen, die sich auf den Partys immer nur an meinen Arsch klammern und sich dann mit Cocktails das Leben süß schlabbern. Du bist irgendwie anders, du bist einfach H-A-Doppel-M-E-R, Hammer, yeah. Außer dir und Mama gibt es keine mehr. Guck mal näher, Marsch her, noch viel, viel näher. Wegen dir werd ich dir, Digga, hin und her. Du bist Hammer, du bist kongestylt und sprühst trotzdem Glamour. Hab dich nur einmal gesehen, schon hab's bei mir gedämmert. Viel zu viele Jahre hab ich ohne dich schon verpennert. Wird jetzt erinnert. Du bist ne sweetie cutie, hast nicken Moody. Ich führ dich aus, lad dich ein, nimm dich mit zum Moody. Du bist ein Mix aus Studio und Ghetto. Ich sing deinen Namen, Petit Pogetto. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit, Hammer. Einzigartig, unglaublich, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben, Hammer bist. Darum bist du nicht geblieben. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit, Hammer. Einzigartig, unglaublich, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben, Hammer bist. Darum bist du nicht geblieben. Du bist Hammer, Mama, yeah. Du bist Hammer, yeah. Whoa. Wie du mich ansiehst. Ich weiß, du bist Hammer, Mama, Hammer, Mama. Du bist yeah, Hammer, yeah, Mama, yeah, yeah. Du weißt, du bist Hammer, Mama, Hammer, Mama. Whoa. Wie du mich ansiehst. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Ist mehr Abwechslung. Baby, I'm hot just like an oven. I need some loving. And baby, I can't hold it much longer. It's getting stronger and stronger. Sexual healing, sexual.